Der Saal beginnt sich langsam wieder zu füllen. Der Grüne am Eingang hatte dem Publikum im Foyer einen diskreten Wink gegeben und was eben noch plaudernd und rauchend wie auf einer Party während der Buchmesse miteinander zirkulierte, teilt sich nun wieder auf, übernimmt wieder seine Rolle, ist plötzlich getrennte, geschiedene Gruppe, ist Partei, spielt seine juristische Rolle weiter. Juristen haben immer auch etwas von Schauspielern. Plötzlich verstehe ich nun auch die Sitzordnung im Saal. Die Angeklagten sitzen direkt vor mir, 4 Reihen und jede Reihe 6 Sitze tief bis vor zum Gericht. Die 8 Inhaftierten kommen von rechts durch einen Seiteneingang, begleitet von 2 blauen Polizisten. Der eine Inhaftierte mit einem brutalen Lächeln um den Mund hat sich eben zu seinem Anwalt gebeugt und spricht eine Weile mit ihm. Auch die 14 freien Angeklagten haben Platz genommen. Jeder hat rechts vor sich 2 Anwälte sitzen, die dicke gelbe Leitsordner auf ihren Tischen ausbreiten. In schwarzer Blockschrift steht darauf Aktenzeichen 4KS2-63. Und daneben in Klammern Komplex Auschwitz. Es berührt mich seltsam, eine solche Chiffer auf Kanzleideckeln wiederzufinden und in Klammern und davor auch noch das Wort Komplex. Einiges hier im Saal ist mir nun klarer. Der Herr direkt vor mir, den ich vorhin schon einmal von hinten angetippt hatte, um ihn nach den Angeklagten zu fragen, aber er gab keine Antwort, ist Schlage, Bruno Schlage, Angeklagter Nummer 8, Hausmeister und Maurerpolier. Die Anklage wirft ihm vor, an den sogenannten Bunkerentleerungen teilgenommen zu haben. Das heißt, die Häftlinge aus ihren Zellen zur Erschießung an der sogenannten schwarzen Wand herausgeholt zu haben. Direkt vor ihm sitzt ein interessanter, intelligent wirkender Kopf. Er heißt Breitwieser, war Jurist und Rechtsberater, seit 1940 nach Auschwitz abkommandiert. Es ist der Angeklagte Nummer 13. Er wirkt so sympathisch und ruhig, dass ich ihn als Angestellten jederzeit engagieren würde. Die Anklage wirft ihm vor, vom Oktober 1941 ab, bei den ersten Vergasungen von Menschen, die im Keller des Block 2 durchgeführt wurden, das Giftgas Zyklon B in die Kellerräume eingeführt zu haben, wodurch etwa 850 sowjetische Kriegsgefangene und etwa 220 Häftlinge aus dem Krankenbau getötet wurden. Gut 1000 Tote, das ist in diesem Prozess sozusagen eine begrenzte Sache. Und vielleicht denkt der Angeklagte, es waren doch nur Russen, keine Juden, nicht wahr? Sein Beruf ist heute Buchhalter. Wilhelm Boger, 1906 in Stuttgart geboren. Er sitzt vorn, trägt die Anklage Nummer 3, ist kaufmännischer Angestellter, auch Buchhalter. Was soll das, denke ich? Bestand denn die ganze SS aus Buchhaltern? Ich dachte immer, es wären Helden, Recken, deutsche Männer gewesen. Ich überfliege, was da über Selektion, Aussonderung, Vergasung, Massenerschießung und schwarze Wand steht. Das alles sind Delikte, die ins Zahllose gehen, Massenmorde unvorstellbar und anonym. Daneben hat sich Boger für viele Einzelhandlungen zu verantworten. So wird ihm unter anderem zur Last gelegt, die Häftlingssekretärin Tofler in Block 11 mit 2 Pistolenschüssen getötet zu haben, einen 60-jährigen Geistlichen in der Gefangenenküche so lange unter Wasser gedrückt zu haben, bis er tot war, ein polnisches Ehepaar mit 3 Kindern aus einer Entfernung von 3 Metern mit der Pistole erschossen zu haben, den polnischen General Dlugiczewski, der zum Skelett abgemagert war, zu Tode getreten zu haben. Es wird ihm weiter zur Last gelegt, im Herbst 1944, nach der Niederschlagung des Aufstandes des Sonderkommandos am Krematorium etwa 100 Häftlinge, die sich auf den Boden legen mussten, zusammen mit anderen SS-Angehörigen durch Pistolenschüsse in den Hinterkopf erschossen zu haben. Ohne polizeiliche Anmeldung hielt sich Boger nach dem Kriege mehrere Jahre in der Gegend von Crailsheim auf, wo er bei Bauern arbeitete. Später war er in Stuttgart als kaufmännischer Angestellter tätig. Und ich denke, das war er also wieder. Ein braver, zuverlässiger Buchhalter, wie man ihn in Stuttgart braucht. Ein Mann, auf den man sich verlassen kann. Ein Mann, der sich wieder eingerichtet hatte, der wieder schlafen konnte und sicher wieder seine Kameraden und Freunde und eine Familie hatte. Die Toten traten nicht in seine Träume. Und gäbe es nicht hier in Hessen, in diesem roten Hessen, diesen mutigen und couragierten Mann, den Generalstaatsanwalt Bauer, einen Glücksfall in unserer Justiz, ein Wunder in unserem Beamtenstaat, und hätte dieser Fritz Bauer nicht schon vor Jahren entschieden, wir machen diesen Prozess, ob er nun populär ist oder nicht, wir machen ihn hier in Frankfurt, so könnte Boger vielleicht noch immer in Stuttgart getreulich hinter seinen kaufmännischen Listen sitzen, zöge Linien und Striche und Summen, rot, blau und grün, würde noch immer nicht in seinen Träumen von seinen Opfern heimgesucht. Und Mulker, intelligenter, gebildeter, älterer, ehemaliger Adjutant von Höss und erfolgreicher Bundesbürger, würde von Hamburg aus weiter seine Kaffeeimportgeschäfte machen, würde sich gut mit dem Auslande verstehen, wäre sicher ein Demokrat, abendländisch gesinnt, CDU-freundlich, aber nicht aktiv, unterwürfig gegenüber dem Westen, hart gegenüber dem Osten. Gegenüber dem Osten müssen wir zusammenhalten. Und wenn er von Unmenschlichkeit hört, und man hört ja so viel von Unmenschlichkeit aus dem Osten, dann wird er immer an die Kommunisten denken. Keiner der Angeklagten ist wieder auffällig geworden. Alle haben sich wieder ihre Ordnung, ihr Heim, ihre Position geschaffen, waren wieder verdiente und geachtete Bürger ihrer Gemeinde, tüchtig und erfolgreich. Oft waren sie beliebt. Da vorne sitzt Kaduk, Angeklagter Nummer 10, Oswald Kaduk, von Beruf Metzger und Krankenpfleger. Er gehört zu den wenigen abstoßenden Gesichtern hier. Er muss das gewesen sein, was man sich unter einem KZ-Schläger in Angstträumen vorstellt. Immer brutal, oftmals betrunken. Die Anklage wirft ihm Tausende von Tötungen vor. Aber auch hier scheinen mir die kleinen Privatbestialitäten, die sozusagen im Vorübergehen und außer Dienst geschahen, viel aufschlussreicher. Erdrosseln, erschlagen, misshandeln, Häftlinge gegen den Stacheldraht werfen, einen Erhängten, weil der Strick riss, auspeitschen und dann wieder erhängen, Häftlinge den Strick um den Hals legen und dann den Schemel, auf dem sie standen, fortstoßen, einen jungen jüdischen Häftling mit eigenen Füßen zu Tode trampeln, anderen in den Bauch schießen und das so über Jahre, weil es Hitler doch wollte. Und derselbe Kaduk kam 1956 nach West-Berlin, wurde unter der Stadtregierung von Willy Brandt, Krankenpfleger, und seine Patienten berichten heute in Briefen an dieses Frankfurter Gericht, dass er ein guter, ein warmherziger, ein fürsorglicher Pfleger war. Papa Kaduk wurde er im Krankenhaus genannt. Wieder dieses Erschrecken in mir. Ist das also der Mensch? Ist er so? Oder ist es vielleicht Reue, Wiedergutmachung, innere Umkehr, Tod des alten Adams? So wie Kaduk da vorne jetzt neben seinem Anwalt sitzt, breit, massig und selbstbewusst, ein dicker, halsloser Metzgertyp, der seine Sache schlau zu vertreten weiß, macht er nicht diesen Eindruck. Er ist nur der alte Adam, der sich an nichts mehr erinnern kann. Und wenn man ihn nicht eines Tages aus einem Krankenhaus herausgeholt hätte, wäre er wohl mit 70 oder 80 in Berlin gestorben, ein betagter und verdienter Bürger der Stadt, der seine Rente und irgendeine Verdienstplakette bekommen hätte, ein Bürger der freien Welt. Und zum ersten Mal begreife ich jetzt, warum es Juden gibt, die nicht zurückkommen. Der Straßenbahnführer, der Schalterbeamte in der Post oder bei der Bahn, der Apotheker oder eben dieser tüchtige Krankenpfleger aus West-Berlin. Natürlich, sie alle könnten es gewesen sein. Man weiß es wirklich nie. New York oder Tel Aviv sind da sicherer. Und wer nur Tote in diesem Lande zu betrauern hat, darf er nicht, muss er nicht diese kleine private Todesangst vor uns Deutschen haben. Seit 10 Minuten spricht nun wieder die Stimme über den Lautsprecher. Ich weiß inzwischen, dass sie dem ersten Zeugen der Anklage gehört, dem ersten Zeugen von 150, die folgen werden. Der Zeuge heißt Dr. Wolken, ist ein Arzt aus Wien, ein weißhaariger älterer Herr, der in seinen Bewegungen etwas steif und starr wirkt. Er ist schwer beschädigt. Auch er hat überlebt, auch er hat sich wieder eingerichtet, auch er ist wieder ein Bürger seines Landes geworden mit Familie, Freunden und Kollegen. Täter und Opfer haben beide überlebt. Ihr Überleben und ihre Konfrontation ist die Voraussetzung dieses Prozesses. Die einen wollen vergessen, aber sie können es nicht. Die anderen sollen sich ihr erinnern, aber sie können es nicht. Sie haben alles vergessen, nur Radieschen gepflanzt und Kindergärten angelegt und Sport getrieben. Ich weiß nicht, was qualvoller ist, erinnern oder vergessen. Freud hat immer gelehrt, dass Schuld nie vergessen, sondern nur verdrängt werden kann und dass sie aus der Verdrängung zu Neurosen und Zwängen führt. Aber stimmt Freud angesichts von Mulker und Genossen? Wo sind da Neurosen? Und ist Bewusstmachen, Aussprechen wirklich Erlösung, ist es nicht eine neue Tortur des Erlebens? Ich höre wieder die Stimme. Eine Gruppe von 90 Kindern kam, blieb einige Tage in Quarantänelager, dann trafen Lastwagen ein, auf die sie verladen wurden, um zu den Gaskammern gefahren zu werden. Einer war da, ein etwas älterer Junge, der rief ihnen zu, als die Kinder sich sträubten: Steigt's nur hinauf auf das Auto, schreit doch nicht, ihr habt's doch gesehen, wie eure Eltern und Großeltern vergast wurden, dort oben sehen wir sie wieder. Und dann wendete sich der Junge zu den SS-Leuten und rief: Aber glaubt nur nicht, dass euch das geschenkt wird. Ihr werdet krepieren, wie ihr uns krepieren lasst. Und die Stimme im Lautsprecher fügt nach einer Pause hinzu: Es war ein mutiger Junge. Er hat in diesem Augenblick gesagt, was er sagen musste. Es ist ein qualvoller Augenblick. 11.37 Uhr zeigt die Uhr im Saal. Es ist einer jener Momente, wo das Gericht nicht mehr Gericht ist, wo sich die Wände öffnen, wo es zum Tribunal des Jahrhunderts wird. Es geht doch jetzt gar nicht mehr um diese vielen kleinen Bösewichte, diese Mulkas und Bogas und Kaduks. Hier wird Geschichte bezeugt, Geschichte geschrieben, Bestand aufgenommen, Zeugnis vom Totentanz im 20. Jahrhundert abgelegt. Die Spieler dieses schauerlichen Stückes sind versammelt. Die Täter und die Opfer, sie sollen sich hier sehen, sollen bezeugen, was war, sollen der Welt sagen, was da einmal geschah. Und auch dies war geschehen. Es waren da viele nackte Frauen, die nach einer Selektion auf einen Lastwagen hinaufgeprügelt und dann zur Gaskammer gefahren wurden. Wir standen Appell vor der Baracke und sie schrien zu uns Männern hinüber. Sie hofften von uns Hilfe. Wir waren doch ihre natürlichen Beschützer. Aber wir standen nur da zitternd. Wir konnten ja nicht helfen. Dann fuhren die Lastwagen fort und am Ende jeder Kolonne fuhr der Wagen mit dem Roten Kreuz. Aber der hatte keine Kranken. Er hatte das Giftgas. Ich blicke mich im Saal um, überall verlegene Gesichter, betretenes Schweigen, deutsche Betroffenheit, endlich einmal. Links sitzen die Journalisten und schreiben wie gebannt mit, links oben auf der Empore sitzt das Publikum, etwa 120 bis 130 Menschen dicht gedrängt, die sich jeden Morgen schon vor 8 hier in einer Nebenstraße in einer Schlange anstellen, um die wenigen Eintrittskarten zu bekommen. Wer ist das? Wer kommt von den Deutschen freiwillig hierher? Es sind gute, hoffnungsvolle Gesichter, viel Jugend, Studenten, Schüler, die mit fassungslosem Staunen einem Schauspiel beiwohnen, das ihre Eltern veranstaltet haben sollen. Ihre Eltern? Ach nein, sicher nicht ihre, aber sicher doch andere Eltern. Meine Eltern? Ach nein, sicher nicht meine, aber sicher doch andere Eltern. Ein paar alte Gesichter sind auch da, 60- oder 70-Jährige, denen man ansieht, dass sie hierher nicht aus Sensationslust kommen. Was da oben fehlt, ist meine Generation, die mittlere Generation, die es doch wohl angeht, die dabei war, aber die wollen davon nichts mehr wissen. Die wissen ja alles, die kennen es, die müssen jetzt kurz vor 12 arbeiten, verdienen, müssen das Wirtschaftswunder in Gang halten. Wer zurücksieht, ist verloren. So wird es nun weitergehen. Wochenlang, monatelang, vielleicht jahrelang. Hunderte von Menschen werden kommen aus Amerika und Israel, aus Kanada und England. All die verstreuten Kinder dieser toten Stadt werden aus ihrer kleinen, winzigen Häftlingswelt Stein um Stein ein Mosaik des Schreckens zusammensetzen. Sie werden ein Labyrinth der Schuld öffnen, dem sich niemand entziehen kann. Dieses Labyrinth wird schrecklich verwirrend sein und alle Selbstgerechtigkeit, alle Überheblichkeit und Klarheit der Ferne grausam zerstören. Es wird hier Zeugen geben, die für SS-Offiziere anerkennend, ja dankbar eintreten. Es gab das. Es gab einige Träger des Totenkopfzeichen, die sich fair und mutig verhielten und sagten: Ich tue das nicht. Sie wurden aufgrund von Häftlingsaussagen schon bald nach dem Kriege freigesprochen. Und es gab Häftlinge, politisch Verfolgte, die im Lager zur Macht kamen, Funktionshäftlinge wurden und mehr schlugen, marterten und töteten als mancher Uniformierte. informierte, zum Beispiel der Herr rechts vor mir, Bednarek, Kaufmann Emil Bednarek, kein SS-Mann, sondern ein Hitler-Opfer, hier angeklagt als politischer Schutzhäftling und Blockältester in Block 8, Mithäftlinge bis zum Tode gepeinigt zu haben. In zahlreichen Fällen soll er Häftlinge der Strafkompanie gezwungen haben, sich so lange unter die kalte Dusche zu stellen, bis sie unterkühlt waren, erstarrten und umfielen, ein Hitler-Opfer, das nun selber seine Opfer suchte. Sodann soll der Angeklagte sie auf dem Hof des Strafblockes haben heraustragen lassen, wo sie während der Nacht liegen blieben, sodass der größte Teil von ihnen verstarb. Im Sommer 1944 soll sich der Angeklagte besonders dadurch hervorgetan haben, dass er bei der Liquidierung des Familienlagers B2B gemeinschaftlich mit SS-Dienstgraden auf jüdische Häftlinge einschlug, die sich dem Abtransport zur Gaskammer widersetzten. Hierbei kamen mindestens 10 Häftlinge ums Leben. Und die Anklageschrift gegen Kaufmann Emil Bednarek, der heute ein Geschäft und die Bahnhofsgaststätte von Schirnding besitzt, ist damit nicht zu Ende. Ein Hitler-Opfer, das selber mordete, das ist das Labyrinth von Auschwitz. Nein, es ist wirklich nicht weit her mit dem Gerücht, hier würde in einer neuen Welle der Justizentnazifizierung betrieben, hier suche man späte Sündenböcke, späte Rache an der SS, Hexenjagd auf kleine Nazis. Die Frage der politischen Gesinnung und Organisation wird hier überhaupt nicht gestellt, es geht nur um Mord. Hier konnten auch Juden zu Verbrechern und SS-Angehörige vereinzelt zu Widerstandskämpfern werden. Das Lager ist nicht nur ein politischer Albtraum, es ist auch eine soziale Realität, eine Extrawelt mit neuen Hierarchien und Privilegien und neuen Formen der Unterdrückung und Bevorzugung. Du kommst aus irgendeinem Grund ins Lager, wenn du aber einmal drin bist, gehörst du in diese neue zweite Welt zu der isolierten Ordnung des Lagers, in dem man nach neuen Gesetzen wieder steigen oder fallen kann. Und wer wollte schon fallen? Ich denke an Filmaufnahmen aus dem Ghetto in Warschau. Man sah da Juden, ausgemergelte jüdische Polizisten mit Armbinden, und die schlugen auf ihre Glaubensbrüder mit Knüppeln ein und hofften so, der SS zu gefallen. Die wollten sich auch nicht die Hände schmutzig machen. Auch in Deutschland gab es Judenräte, die vernünftig, konziliant und einsichtig waren und noch 1938 zu ihren Gemeindemitgliedern sagten, das müsst ihr doch verstehen, das ist doch verständlich, registrieren müssen wir uns lassen, wir sind doch nun einmal Juden, da ist doch nichts dabei. Und ich höre von Prozessen aus Israel, wo heute noch Juden verurteilt werden, weil sie die gefürchtetsten Schläger im Lager waren. Hier in Frankfurt unter Lindau 87 praktiziert heute ein Rechtsanwalt und Notar. Der war SS-Richter, und als er nach Auschwitz kam und die Hölle sah, begann er, die Folterknechte einzeln anzuklagen. Dr. Morgen heißt er. Er wird in diesem Prozess noch aussagen, aber schon heute steht fest, dass dieser SS-Offizier den Mut hatte, gegen SS-Dienstgrade in Auschwitz Gerichtsverfahren durchzuführen. Es wurden Zuchthausstrafen bis zu 12 Jahren ausgesprochen. Sogar gegen den Lagerkommandanten Höss soll dieser Mann in Weimar vor dem SS-Gericht 1943 ein Strafverfahren eröffnet haben, das natürlich im Sande verlief. Zuchthausstrafen werden vollstreckt und daneben brennen die Krematorien Tag und Nacht hell, kein Verstoß gegen Führererlass. Aber nein, kein absurdes Theaterstück von heute, das war die Wirklichkeit von damals. Mittagszeit, der Vorsitzende hat schon mehrfach prüfend nach der großen Normaluhr geblickt, die kurz vor 12:30 zeigt, Mittagszeit, Essenszeit, Zeit zum Nachhausegehen. Überall legt man jetzt in Deutschland die Arbeit nieder und setzt sich vor die dampfenden Suppen, vor die Kohleintöpfe, vor den Braten und trinkt Bier dazu. Auch hier wird man das tun, natürlich. Die Sitzung wird bis 14 Uhr unterbrochen, höre ich den Vorsitzenden sagen, und alles atmet auf, erhebt sich, hat es mit einem Mal eilig. Jeder will sein Auto, seine Straßenbahn, seinen Restaurationsplatz oder seine Couch zu Hause erreichen, Urlaub von Auschwitz, 2 Stunden Dispens von der Geschichte, nur raus aus diesem gespenstischen Labyrinth, hinein in das Stück greifbare, harmloser Wirklichkeit dieses Landes. Jetzt geht es um den Platz an der Garderobe, man drängt sich und schiebt sich, ist freilich immer noch ein wenig peinlich betroffen, wie nach einem guten Theaterstück, hastet mit fliegenden Mänteln die Gänge herunter. Vor mir geht Breitwieser, der intellektuell aussehende Buchhalter mit Zyklon-B-Erfahrung. Er geht rasch und federnd und hinkt etwas auf der Treppe. Wohin wird er wohl gehen? Einen Augenblick verfolgt mich die Idee, ihm nachzugehen, ihn zu beobachten, in welches Auto er nun steigen wird und mit wem er die Mittagspause verbringt. Ich denke, wie wird er sich ausnehmen unter den anderen Deutschen? Wird man es merken in dem Restaurant, wenn er dort sitzt und isst? Wird er irgendwie auffallen? Man sollte das prüfen. Aber dann weiß ich, dass das ganz unergiebig wäre. Leute mit Zyklon B-Erfahrung essen und schlafen und lieben in diesem Lande, wie alle anderen auch. Sie sind Zeitgenossen, Genossen dieser kranken deutschen Zeit. Ich gehe zur Paulskirche hinüber, betrete den Paulsplatz und mit einem Mal schlägt mir dieser rasende, hastende Mittagsverkehr einer lebendigen deutschen Großstadt entgegen. Es ist wie ein Orkan der Technik. Ich fühle mich in ihm verloren. Jetzt kannst du nicht mehr an Erschießen und Vergasen, an Kamine und Krematorien denken. Du musst sehen, wie du heil über diese Straße kommst. Es ist lebensgefährlich. Es ist ein zivilisierter Dschungel, ein Kampf der Maschinen. Autos in langen Schlangen, Signale, Schilder, Grünlichter und Rotlichter und das gelbe Blinken der Rechtsabbieger, Polizisten mit schwenkenden Armen wie Puppen. Man schiebt sich und stößt und wartet und jemand ruft einem Autofahrer, der bei Grün nicht schnell genug abzog, etwas nach und tippt sich dabei selber an die Stirn. So ist das. Das ist Frankfurt, 12.55 Uhr, kommerzielles Zentrum des freien Deutschlands. Das ist Bundesrepublik jeden Mittag. Und alle Autofahrer scheinen meiner Altersgruppe anzugehören, Herren Mitte 40, die jetzt Krieg auf der Straße, im Geschäft, auf der Börse spielen. Das ist Deutschland, seine andere, zweite, tüchtige Seite. Du darfst nicht an Auschwitz denken, sie fahren dich tot. Hier auf dem Zebrastreifen vor der Paulskirche werden sie dich töten. Später sitze ich in einem kleinen rumänischen Restaurant, unweit des Goethehauses, vornehme Stille, 9 oder 10 Tische nur, an der Wand eine lange Tafel mit exklusiven Hors d'oeuvres, gedämpfte Musik im Hintergrund. Der Besitzer kommt persönlich, ein älterer, weißhaariger Herr aus Bukarest, und empfiehlt mir in gebrochenem Deutsch mit vielen Bücklingen und etwas Französisch die Spezialitäten seines Hauses. Und ich denke, was ist mit uns Deutschen? Sind wir schon wieder die Herren Europas? Da drängen sich die Völker, die wir noch gestern überfielen, ausplünderten, unterdrückten und zur Sklavenrasse heranziehen wollten, uns zu gefallen, uns zu bedienen. Sie müssten uns doch hassen, verachten, müssen uns überall auf der Welt aus dem Weg gehen, aber sie tun es nicht. Sie kommen zu uns, Millionen von Gastarbeitern leben in unserem Lande und Millionen von Deutschen machen Ferien in ihren Ländern. Sind wir also ein neues, ein besseres Volk geworden? Und ich nehme, da das Essen wohl noch etwas dauern wird, noch einmal die Notizen heraus, die ich vorhin bei der Zeugenaussage machte. Ich schrieb da nur Worte mit, Worte des Zeugen Dr. Wolken. Keine SS-Worte, sondern Worte des Opfers, Sprache des Lagers. Ich lese, abstellen, einleiten, liquidieren, verladen, vergasen, krepieren, selektieren, Material aufarbeiten, anfallende Leichen verarbeiten, ins Gas gehen, Frauenlager, B1, Zyklon B, auf die Rampe gehen, abführen, abstellen, überstellen, verlegen, Appell stehen, Sport machen, laufen, schießen, verladen, übergießen, Musikkapelle, Walzerklänge, Hundekommando, Hasenjagd, prügeln, im Totenbuch stehen, Muselmänner abstellen, Muselmänner wagonieren, Muselmänner erschlagen, ins Herz spritzen, ins Kreuz steigen, hüpfen. Diese Sprache ist noch lebendig, sie gibt es noch, hier in Frankfurt wird sie wieder wach, wir können uns noch so viel neue Uniformen, noch so viel goldene Kleider anlegen. Die einen hasten dem Geld nach und die anderen gehen zum Auschwitz-Prozess. Die einen decken zu und die anderen decken auf. Das sind zwei Seiten derselben deutschen Medaille. Dieser Hitler, denke ich, der bleibt uns lebenslänglich.